Pippin waltet weiter im Reiche. Nach dem Tode Odilos setzt er dessen jungen Sohn Tassilo als Herzog in Bayern ein, wofür dieser den Treueid nicht nur dem Frankenvolke, sondern auch Pippin und seinen Söhnen leistet. Mündig geworden muss er den Eid wiederholen. Der Majordomus will König werden. Bezeichnenderweise bittet er den Papst um die Billigung. Dieser hat dazu nicht das Recht, aber er nimmt es in Anspruch, hat sich doch sein Ansehen sehr gehoben, viel auch durch die Tätigkeit Winfrieds. Wenn der heilige Columban oder Ruprecht Heiden bekehrten, geschah dies zur höheren Ehre Gottes, bei Winfried aber stets auch zur höheren Ehre des Papstes. Vielleicht war er auch Vermittler der seltsamen Königsmacherei. Pippin wendet sich an den Papst mit der Frage, wer die Krone tragen solle, der wirklich König sei oder der nur die Würde besitze, ohne etwas zu leisten. Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Zacharias, einer der schlauesten Päpste, gibt den gewünschten Bescheid und Childerich, der letzte Merowinger, muss mit seinen Kindern ins Kloster, um hier zu verschwinden. Die Kirche macht bei den Franken auf Geheiß des Herrschers die Gegner unschädlich. So sind die Klöster in der Merowinger- und Karolingerzeit gewissermaßen Konzentrationslager für gefährliche Untertanen geworden. Kein Zweifel aber, dass die Kirche eines Tages für so viele geleistete Hilfe Vergütung und Gegenleistung verlangen wird, zunächst in ihrem Streit mit den Langobarden, dann aber in Form stärkeren Einflusses, endlich der Anerkennung der kirchlichen Vormacht. In den Vorgängen dieser Zeit wurzeln letztlich die späteren Sorgen der Salier und Hohenstaufen. Für seine Krone wünscht Pippin den feierlichen Akt der Salbung durch den Erzbischof von Mainz, eben Bonifatius. Es ist die erste Salbung bei den Franken. Das Amt des Majordomus schafft der neue König ab. In unangenehmer Sache meldet der Papst die Dankforderung an. Er fordert Hilfe gegen die Langbärte und erscheint selbst, um die Abweisung unmöglich zu machen. Feierliche Ehrung leitet den Empfang ein. In Quercy wird dann Pippin noch einmal gesalbt. Dann soll es zum Krieg gegen die Langobarden gehen, die alten Freunde seines Vaters. Es ist selbst für den skrupellosen Pippin kein leichter Entschluss. Auch die Großen des Reiches sind keineswegs dafür. Bonifatius und der Papst werden schwere Mühe gehabt haben, die Sache zu drehen. Aber sie bringen noch weit mehr nach Hause. Pippin schenkt dem Papste, der ihn zum Schutzherrn durch Verleihung des Titels Patricius Romanorum ernennt, zu dem Duktat von Rom, in welchem er bereits herrscht, das Exarchat von Ravenna und ein Stück Land, das beide Gebiete miteinander verbindet. Dieses Versprechen von Quercy, nach der Überlieferung noch weitgehender, ist die Rechtsgrundlage für den Kirchenstaat geworden. Um den Besitz aber noch wirkungsvoller zu begründen, verfasst ein römischer Geistlicher im dritten Viertel des 8. Jahrhunderts dann die sogenannte Konstantinische Schenkung, nach der Kaiser Konstantin dem Papste Silvester den Besitz Roms, Italiens und des Abendlandes überlassen haben soll. Es ist eine Fälschung von weltgeschichtlichen Folgen und jahrhundertelanger Geltung. Vor dem Aufbruch nach Italien erscheint in letzter Stunde ein Todgeglaubter, um seine warnende Stimme zu erheben. Karlmann ist aus dem Kloster geflohen und wendet sich gegen den Krieg. Im Handumdrehen aber wird er durch kirchliches Einschreiten vom Sohne Martells und ehemaligen Hausmeier zum desertierten Mönch erklärt, der nach kirchlichem Recht nicht gehört werden darf, sondern rasche Bestrafung durch noch strengere Internierung findet. Damit er in sicherer Hut steht, kommt er in ein fränkisches Kloster nach Vienne, wo der rüstige Krieger auffällig rasch schon im Jahre 754 gestorben ist. Was hat ihn so schnell hinweggeräumt? Für Pippin ist der Weg frei, und er ist ihn energisch gegangen, ohne allzu hart mit den Langobarden zu verfahren. König Aistulf, der eben noch Ravenna erobert hat, der schon drohend vor Rom stand, unterliegt bei seinem Angriff auf das weit überlegene Frankenheer und muss, in Pavia eingeschlossen, einen Vertrag mit dem Sieger eingehen, in welchem er die eroberten Plätze ausliefert und auf den vom Papst geforderten Zins verzichtet. Kaum aber sind die Franken über die Alpen zurückgekehrt, als Aistulf vor Rom erscheint. Die Stadt vermag den ersten Anstürmen zu trotzen und unglaublich rasch sind die Franken wieder zur Stelle. Die Langobarden erliegen neuerdings am Fuße des Mont Cenis und wieder muss Aistulf nach Pavia zurück und im Herbst 756 wieder kapitulieren. Nun muss er die fränkische Oberhoheit anerkennen und einen jährlichen Tribut versprechen. Pippin aber erneuert nach seinem Siege die Schenkung von Quercy an den Papst. Zu einem neuen Feldzug gegen die Langobarden kann sich dann der König nicht mehr entschließen, obwohl auch diesmal die Langobarden die Bestimmungen des Friedens nicht ausführen. Aistulf ist übrigens ein Jahr nach seiner Niederlage durch einen Sturz vom Rosse gestorben. Pippin lässt die Dinge im Süden gewähren, obwohl hier der neue König Desiderius um sich greift und wieder zu Kräften kommt. Entscheidendes ist durch das fränkische Eingreifen in Italien geschehen. Die Einigung des Landes, die durch Aistulf vor der Verwirklichung stand, wurde verhindert. Italien kann fortan keinen Schwerpunkt gewinnen. Der neu gegründete Kirchenstaat, der einen Raub an den Rechten des byzantinischen Kaisers darstellt, kostet immer wieder in der Folge die Knochen der deutschen Untertanen, damit der päpstliche Machtanspruch durchgesetzt werden kann. Zuerst die fränkischen Herrscher, dann die Deutschen sind so in die italienischen Verhältnisse verwickelt worden und das Ende war für unsere Geschichte nur beklagenswert. Die letzten Regierungsjahre Pippins gehören der Sicherung des Reiches im Süden. Aquitanien, dessen Herzog Weifa sich trefflich wehrt, soll wieder einverleibt werden. 8 Feldzüge sind notwendig und erst als Weifa ermordet wird, kann Pippin obsiegen. Ist es das alte Westgotenblut, das sich da so hartnäckig gewehrt? Der Sieg ist teuer errungen, denn die Langobarden haben sich inzwischen wieder fast unabhängig gemacht und mitten während des Feldzuges hat der trotzige Bayer Tassilo den Rückmarsch in sein Land angetreten und auch ferner an dem Kampfe nicht mehr teilgenommen. Er hat sich mit der Langobardenprinzessin Liutberga vermählt. Wieder spinnen sich von Bayern über die Tiroler Berge enge Verbindungen zu dem benachbarten Germanenvolke. Stehen die beiden einmal gegen die Franken zusammen, dann wird der Kampf ungleich gefährlicher sein als etwa 754 oder 756. So mögen Pippin, als es mit ihm 768 zum Sterben kommt, schwere Sorgen gedrückt haben. Die Großen, die er zu sich berufen, geben in St. Denis ihre Zustimmung zur Nachfolge der beiden Söhne des Königs, Karlmanns und Karls, die das Reich so teilen sollen, dass jeder von ihnen am Rheinlauf und damit an den abhängigen Germanenfürsten Anteil habe. Was mag der König empfunden haben, wenn er bedachte, dass die beiden Söhne nicht gut zueinander standen, beide harte Köpfe besaßen, nicht zur Bruderliebe geneigt? Mochte er nicht an ein stilles Kloster, an einen stillgemachten Mann gedacht haben, der sein Bruder und treuer Feldzugsgefährte war? Sein Nachfolger Karl, 768 bis 814, Karlmann ist schon nach 3 Jahren gestorben, wird einer der mächtigsten Herrscher der Geschichte. Wenn wir die einzelnen Stationen seiner Erdentaten betrachten, so mögen andere Große der Welt weitere Züge und größere Räume durchmessen haben, rascher aber von der einen Unternehmung zur anderen ist keiner von ihnen geeilt, kaum einer ist glücklicher in allen seinen Aktionen gewesen als er. Vielfältigste Feldzüge, vielfältige Reisen. Ein Eroberer und Fondator in allem, was er angreift. Eroberer von Land, Gütern und Wissen. Fondator der Einheit des deutschen Volkes, Fondator der Pflege der deutschen Sprache wie des Studiums der Antike. Begründer aber auch des Kaisertums der Germanen mit seinen verhängnisvollen Wechselbeziehungen zwischen Kaiser und Papst. Er ist eine der stärksten und fortwirkendsten Persönlichkeiten, die das deutsche Volk hervorgebracht hat.